begriffen hatten, führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgete ihm nach von fern, bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf dass er sehe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsches Zeugnis wider Jesum, auf das sie ihn töteten.